Definition von Führung. Einfach ausgedrückt, auf der elementarsten, ganz praktischen Ebene, bedeutet Führung, anderen so klar zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, dass sie sie in sich selbst erkennen. Denken Sie einmal über diese Definition nach. Ist das nicht das Wesen jener Art von Führung, die andere beeinflusst und wahrhaft überdauert? Anderen so klar, so stark und so konsistent zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, dass sie sie wirklich in sich selbst erkennen, bedeutet, den Prozess des Sehens, Tuns und Werdens in Gang zu setzen. Führung bedeutet, anderen so klar zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, dass sie sie in sich selbst erkennen. Diese Denkweise lässt sich wunderbar auf die unersetzliche Rolle des Großelternseins anwenden. Die wesentlichste Aufgabe der Großeltern besteht darin, ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln auf möglichst vielfältige Weise zu vermitteln, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, sodass sie wirklich daran glauben und diesen Glauben zur Grundlage ihres Handelns machen. Wenn dieser Geist unsere Kultur und unsere Gesellschaft durchdringen würde, wären die Auswirkungen auf die Zivilisation der Welt unvorstellbar groß und unendlich. Nun wollen wir uns das, neben den Beziehungen, wohl häufigste und beständigste Mittel, anderen aufzuzeigen, welchen Wert und welches Potenzial sie haben, genauer ansehen. Die Organisation. Definition von Organisationen. Mit dem zweiten Teil des achten Weges, andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, kommen wir in den Bereich der Führung. Auch hier handelt es sich nicht um eine Form von Führung, die von der offiziellen Position abhängt, sondern um die Entscheidung, so mit anderen umzugehen, dass sie ihren Wert und ihr Potenzial selbst erkennen. Da wir uns hier auf diese Art der Führung in Organisationen konzentrieren, möchte ich vier einfache Punkte herausstreichen. Erstens. Auf der elementarsten Ebene sind Organisationen nichts anderes als Beziehungen mit einem Zweck, ihrer inneren Stimme. Dieser Zweck besteht darin, die Bedürfnisse einer oder mehrerer Personen oder Gruppen zu erfüllen. Die einfachste Form sind zwei Menschen, die sich einem gemeinsamen Zweck verschrieben haben, beispielsweise einer Geschäftspartnerschaft oder einer Ehe. Zweitens. Fast alle Menschen gehören zu irgendeiner Organisation. Drittens. Die Arbeit auf der Welt wird größtenteils in und durch Organisationen gemacht. Viertens. Die größte Herausforderung in den Organisationen, auch in den Familien, besteht darin, sie so einzurichten und zu betreiben, dass jeder seinen angeborenen Wert und sein Potenzial für Größe erkennen und seine einzigartigen Talente und seine Leidenschaft, mit anderen Worten, seine innere Stimme einbringen kann, damit der Zweck der Organisation und ihre höchsten Prioritäten auf prinzipienzentrierte Weise erreicht werden. Das könnten wir die Herausforderung der Führung nennen. Kurz gesagt bestehen Organisationen also aus Individuen, die untereinander in Beziehung stehen und einem gemeinsamen Zweck. Und das gilt doch für jeden von uns.